of my ribs and fractured my jaw. I was 6 years old. ist viel leichter, als man denkt. Es ist sehr, sehr, sehr erregend. Am Anfang habe ich sie zerstückelt. Ich habe sie zerstückelt und sie schrie und schrie und schrie und schrie. Es war unerträglich. Daraufhin packte ich sie an der Kehle und drückte zu. Ich habe mit aller Kraft zugedrückt. Und habe ich was gesehen? Augen voller Liebe, wie du sie noch niemals gesehen hast. Augen, die wissen, dass du sie gleich töten wirst und die dich trotzdem lieben. Wenn du in diese Augen siehst, in dem Moment entsteht in dir das Gefühl des Göttlichen. In dem Moment hast du die Macht über Leben und Tod einer Menschenseele. In dem Moment bist du Gott. Thank you. singing incense. If their legs rise above their heads, of them you shall eat. If their legs rest below their ears, of them you shall not eat, for they are winged, creeping things and an abomination. Today is a strange day. A day of a solar eclipse. The planets are all out of alignment, and all is in flux. There may well be today some psychic disturbance. And yet I am concerned, Cuthbert. The pale child of the astral plane that represents existence. I saw her for a brief moment in that cab. And she seemed to be dying. Thank you. sometimes lack. We will add your distinctiveness to our own. Thank you. that your name? Yes. So is this the promised end? Yes. Could I have prevented this? We'll be right back. trains arriving on all platforms are carrying the souls of the dead on their final journey from all the gathering rooms of the afterworld. Final journey from all the gathering rooms of the afterworld.